Der Augenblick der Wahrheit. Kriminalroman in 5 Folgen von Leif Davidsen. Aus dem Dänischen von Peter Urban Halle. Texteinrichtung und Regie Christoph Dietrich. 2. Teil: In den Fängen der Gewalt. Der Däne Peter Lime, alias Peter Lime, ist erfolgreicher Berufsfotograf und lebt in Spanien. Er verdient sein Geld als Paparazzo und ist zu diesem Zweck an die Costa Brava gereist. Sein Opfer, ein Minister der neuen konservativen spanischen Regierung, bei einem heimlichen Rendezvous mit seiner Geliebten. Noch während des Shootings erhält er in seinem Versteck einen Anruf einer Frau vom dänischen Geheimdienst PND. Das Piepen seines Handys bringt die Leibwächter des Ministers auf seine Spur. Es kommt zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der es Lime jedoch, dank seines Karate-Trainings, gelingt, die Verfolger abzuschütteln. Zurück bei der Familie in Madrid, bei seiner Frau Amelia und seiner Tochter Maria Luisa, begegnet er auf dem Platz vor seiner Wohnung Clara Hoffmann, der Frau vom dänischen polizeilichen Nachrichtendienst. Sie konfrontiert ihn mit einem Foto, von ihm 1970 aufgenommen, auf dem eine Frau abgebildet ist, Laila Petrova alias Lola Nielsen. Clara Hoffmann bittet Lime, bei der Aufklärung der Identität dieser Frau behilflich zu sein und nachzuschauen, ob er noch weitere Bilder von dieser Frau hat. Lime sagt seine Unterstützung zu. Seine Erinnerungen führen ihn in das linke Wohngemeinschaftsmilieu seiner Jugendjahre. Als Lime Oscar, seinem langjährigen Freund, politischem Gesinnungsgenossen aus früheren Jahren und Partner in der Fotoagentur Ospi News, die Skandalfotos des Ministers zur Veröffentlichung übergibt, entdeckt dieser zufällig das Foto aus den 70ern und zeigt sich beeindruckt von der Ausstrahlung der damals jungen Frau. Oscar erkundigt sich bei seinem Freund, ob er den Film zu dem Foto, jetzt nach 30 Jahren, noch habe. Lime verweist auf seine feuersicheren Stahlschränke, in denen er alle Negative seiner beruflichen Laufbahn als Fotograf aufbewahrt. Alle, bis auf einige ausgewählte, die er in einem Koffer verwahrt, von dessen Existenz auch engste Freunde wie Oscar und seine Frau Gloria nichts wissen. Nach der Übergabe der Fotos fühlt Lime sich erleichtert. Die Auseinandersetzung mit den Leibwächtern des Ministers scheint fast vergessen. Doch auf dem Weg zum Karatetraining wird Lime, wenige Schritte vor seinem Haus, auf offener Straße verhaftet. Der Untersuchungsrichter war ein kräftiger Mann mittleren Alters, der mich über seine schmale Lesebrille ansah. In Spanien ist der Untersuchungsrichter in der ersten Phase einer Strafsache im wahrsten Sinne Richter und Untersuchender in einer Person. Er muss feststellen, ob ein Verbrechen stattgefunden hat, ob es Belege gibt, um die Sache weiterzuverfolgen, oder ob der Beschuldigte freigelassen werden muss. Der Richter überprüfte meine Personalien. Und nachdem wir festgestellt hatten, dass ich der war, der ich war, sagte ich, so ruhig es ging: »Ich werde hier seit Stunden ohne Angaben von Gründen festgehalten. Ich hatte keine Möglichkeit, mit einem Anwalt zu sprechen.« Seit meiner unberechtigten Festnahme heute Nachmittag habe ich weder Wasser noch Brot bekommen. Meine Familie wird verzweifelt sein, wenn sie nicht vor Einbruch danach erfährt, wo ich bin. Sie antworten im Gericht, wenn Sie gefragt werden. Sonst schweigen Sie. Der Richter schaute in seine Papiere, dann über seine Lesebrille wieder mich an. Am 3. Juni waren Sie in Llanca in Katalonien. Ich konnte das Fragezeichen nicht hören, sodass ich nicht antwortete. Der Beschuldigte muss antworten. Es war unheimlich. Ich war diesem Mann ausgeliefert. Der Minister hatte lange Fangarme, denn ihm hatte ich meine Festnahme ja wohl zu verdanken. Es ist korrekt, dass ich in Llanca war. Sie überfielen mit Kampfsportmethoden einen Bediensteten des Justizministeriums und bedrohten einen zweiten Bediensteten? Das ist keine korrekte Auslegung. Und die korrekte wäre? Ich verteidigte mich gegen unbekannte Männer, die meine Kameras zu stehlen und damit meine Arbeit zu zerstören versuchten. Was ist Ihre Arbeit? Ich bin Fotograf. Was haben Sie an diesem Tag in Llanca aufgenommen? Ich habe nicht die Pflicht, dies oder etwas anderes auszusagen. Ich möchte gern mit einem Anwalt sprechen. Die Kriminalpolizei in Llanca hat Zeugen für diesen Zwischenfall. Denen möchte ich gern gegenübergestellt werden. Es sind Ausländer. Es braucht Zeit, sie zu finden. Und mein Anwalt? Wenn es soweit ist. Dann komme ich gerne wieder. Wieder guckte er mich über die Brille an. Mir liegt vor, dass Sie seit vielen Jahren Karate-Training machen. Man darf sagen, Ihr Körper ist eine Waffe? Eine lebensgefährliche Waffe? Ist es korrekt, dass Sie den schwarzen Gürtel in Karate haben? Das ist korrekt. Er sah aus, als freute ihn das ungemein. Zumindest zog er die Lippen ein wenig auseinander, sodass ihm einen Augenblick lang die Andeutung eines Lächelns über das Gesicht huschte. Er wühlte wieder in seinen Papieren. Es kam mir so vor, als falle es ihm schwer, etwas zu finden, wonach er fragen konnte. Die Sache war heikel. Es handelte sich um einen Freundschaftsdienst, auf den eine dünne Lage Firnis geschmiert werden sollte. Aber dann ließ er die Bombe los. Mir liegt vor, dass Sie im Laufe der Zeit Kontakt zu Mitgliedern der Terrorgruppe Aether gehabt haben. Mehrere Kontakte? In welcher Form liegt Ihnen das vor? Ist das korrekt? Nein. Mir liegen vor Abhörberichte mit Geheimstempel. Mir liegen vor Übermachungsberichte mit Geheimstempel. Es hat Kontakte gegeben. In welchem Jahr? Das ist unwichtig. Nein. Die ehemaligen Mitglieder der ETA, mit denen ich Kontakt hatte, und im Übrigen nur beruflich, wurden allesamt 1977 amnestiert. Er war versiert genug, um sein Pokergesicht beizubehalten, aber ich merkte, dass er schlecht vorbereitet war. Die ganze Angelegenheit war schlecht vorbereitet. Er rettete seine Lage, indem er die Voruntersuchung abschloss. Das muss geklärt werden. Gemäß Gesetz werden Sie 72 Stunden in Isolation gehalten, während die Untersuchungen weitergehen. Incomunicado ist das spanische Wort für Isolation. Ein im spanischen Rechtssystem häufig benutztes Wort. Dies gab der Polizei 3 Tage weiteres Material zu finden und vorzulegen, sodass die Inhaftierung aufrechterhalten werden konnte, und bis zur eigentlichen Verhandlung oder dem Fallenlassen der Anklage konnten Monate vergehen. Ich wurde langsam ernsthaft nervös. Auch im demokratischen Spanien hatten Beziehungen und clanähnliche Verbindungen in den Kreisen der Macht große Bedeutung. Diese waren bereit, alle Hilfsmittel und Schlupflöcher des Systems zu nutzen. Ich verlange, meine Frau und meinen Anwalt anrufen zu dürfen. Der Untersuchungsrichter wandte sich zu der Stenografin. Nehmen Sie zu Protokoll. Der Beschuldigte wird gemäß § 189 Absatz 4 Strafprozessordnung ab sofort für 72 Stunden in Isolationshaft genommen. Die Kriminalpolizei unterrichtet unverzüglich die Ehefrau des Beschuldigten von seiner Inhaftierung. Der Beschuldigte muss sich 2 Stunden vor dem nächsten Termin, der auf 17 Uhr des 3. Tages von jetzt an festgesetzt wird, mit seinem Anwalt treffen. Die erste Voruntersuchung ist abgeschlossen und darf in der Presse nicht wiedergegeben werden. Er erhob sich und ich wurde in die Zelle zurückgeführt, wo die Tür hinter mir mit einem Knall zuschlug, der nun noch unheimlicher war. Spanien ist ein Rechtsstaat, aber durch die horrende Kriminalität und den jahrelangen Kampf gegen die ETA war der Sicherheitsapparat nicht so feinfühlend wie in Dänemark. Und unter Terrorismusverdacht zu stehen, konnte gefährlich werden. Im Zellengang war es still. So still, als wäre hier alles schalldicht isoliert. Allmählich beschlich mich das Gefühl, dass man mich in eine der alten Folterkammern der Franco-Diktatur geworfen hatte. Der Minister setzte einiges ein, um zu verhindern, dass sein Familienglück und seine Karriere als netter, christlich-demokratischer Politiker durch eine Fotoserie zerstört wurde. Nur gut, dass die Polizei Amelia unterrichten würde. Sie musste vor Sorge völlig außer sich sein, aber wenn sie erst einmal nachgedacht hatte, würde sie Oscar und Gloria anrufen. Die würden Himmel und Erde in Bewegung setzen, um mich freizukriegen. Sie würden alle gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen, aber sie würden, wenn es sein musste, auch nicht zögern, die pornografischen Bilder des Ministers und seiner Gespielen als Druckmittel zu benutzen, um ihren Freund, den Clown der bürgerlichen Staatsmacht, zu entreißen. Der Gedanke versetzte mich in etwas bessere Laune, und nach einer halben Stunde brachte mir ein fetter Beamter eine Schale warme Gemüsesuppe mit 2 Stück frischem Brot und Mineralwasser. Als er wenig später den grauen Plastikteller abholte, gab er mir etwas zu waschen und die spanische Ausgabe der Bibel. Dann warf er eine grobe graue Decke auf die Pritsche. Für den Isolationshäftling Lime fing offenbar die Schlafenszeit an. Eine absurde Vorstellung. Ich schlafe schlecht, ich schlafe wenig. Aber hier schien es mir völlig unmöglich, Ruhe und Schlaf zu finden. Ich musste wohl doch ein wenig gedöst haben, denn ich erwachte mit einem Ruck, als die Tür aufging. Es waren die beiden Handlanger aus Lianca, der kleine verschwitzte Dicke und der große Gorilla. Sie trugen Anzüge, aber die Tageszeit konnte man an ihren blauschwarzen groben Bartstoppeln ablesen. Es musste kurz vor 4 Uhr morgen sein. Ich setzte mich auf und machte mich auf Prügel gefasst, deswegen waren sie ja wahrscheinlich gekommen. Stattdessen warf mir der Dicke eine Packung Chesterfield und ein Einwegfeuerzeug zu. Ich steckte mir eine an. Der Dicke trat einen Schritt vor. Calvo Carrillo. Mein Kollege heißt Santiago Soteo. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Wir kommen nur wegen einer geschäftlichen Unterhaltung, Pedro. Die Sache muss doch auf zivilisierte Weise gelöst werden. Ich rauchte, sog den Rauch tief ein und spürte, wie es im ganzen Körper summte. Das hier kann eine ernste Angelegenheit werden. Ihr habt nichts in der Hand. Ernst in dem Sinn, dass wir Ihnen weiterhin nun lästig werden können. Vielleicht kommen Sie in ein paar Tagen raus. Aber dann kommen Sie wieder rein. Der Terroristenaspekt ist schwach, aber jedes Mal, wenn es einen neuen Mord gibt, müssen wir Sie zum Verhör holen. Die Anzeige wegen Gewaltanwendung ist vielleicht ein bisschen wackelig, aber die staatlichen Mittel sind vielfältig. Und wenn wir wollen, finden wir auch die ausländische Familie, die Zeuge ihres brutalen Überfalls auf königliche Bedienstete war. Dann müssen wir sie für ein weiteres Verhör wieder einbuchten. Für eine Gegenüberstellung. Verstehen Sie, was ich meine? Ich nickte. Sie sind fremd in unserem Land. Aber Sie haben unsere Sprache gelernt, verstehen unsere Kultur und, so darf ich wohl sagen, hegen eine gewisse Zuneigung zum hiesigen Leben, nicht wahr? Es könnte schwierig werden, die Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern. Na, auf jeden Fall kann sich die Bearbeitung hinziehen und in der Zwischenzeit müssen wir Ihre Arbeitserlaubnis einziehen. Und dann die Steuerbehörden. Die könnten auf einmal anspruchsvoll werden und auch sehr langsam. Die können die wunderlichsten Papiere verlangen. Belege, Rechnungen, Unterredungen, Revision der Bücher, Durchsuchungen. Verstehen Sie? Vermutlich kann mich auch die Kirche mit dem Bann belegen. Carrillo lächelte. Der Gorilla zog die Hand aus der Tasche und umklammerte einen kleinen Schlagstock, mit dem er sich langsam und rhythmisch auf den Oberschenkel klopfte. Nein. Die Kirche kann wahrscheinlich nicht fehltun. Aber die Untersuchung könnte auch Familie und Freunde einbeziehen. Halten Sie meine Frau da raus. Wenn die Maschinerie einmal läuft, dann läuft sie. Aber sie kann angehalten werden. Das kann sie. Aber woher soll ich wissen, dass sie nicht wieder startet? Er sah mich erleichtert an. Wir waren in eine Verhandlung eingetreten. Es wird nichts veröffentlicht. Wir erhalten die Bilder und die Negative. Und wann kann ich rauskommen? In 24 Stunden. Vielleicht etwas früher. Warum nicht jetzt gleich? Wir sollten zumindest so tun, als würden die Formalitäten eingehalten. Und außerdem wollen wir die Bilder und Negative gern in Händen halten, bevor wir die Sache fallen lassen. Wir wollen ja keine. Und das heißt, überhaupt keine Berichterstattung. Morgen Vormittag bekommen Sie ein Telefon, dann können Sie das Nötige veranlassen. In Ordnung. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Er reichte mir die Hand. Ich drückte sie. Dann gab er mir eine Telefonnummer und ließ die Zigaretten und das Feuerzeug da. Sie gingen. Ich war nicht ganz zufrieden mit mir. Andererseits war es doch die beste Lösung. Ich hatte schnell aufgegeben. Das wurmte mich. Aber es war der erste Schritt, umzusetzen, was ich schon lange vorhatte, diesen Teil meines Berufs, die rastlose Jagd auf Menschen und ihre Bloßstellung aufzugeben, mich auf das zu konzentrieren, was mir wirklich wichtig war. Porträtfotos, Reportagen, Landschaftsaufnahmen. Damit war zwar nicht das gleiche Geld zu machen, aber brauchten wir eigentlich mehr Geld, meine kleine Familie und ich? Ich hatte einen ordentlichen Batzen Wertpapiere. Wenn ich meinen Anteil an der Firma verkaufte, brauchte ich den Rest meiner Tage kaum mehr den Finger zu rühren. Morgen früh würde ich Oskar anrufen, ihm die Telefonnummer des ministeriellen Handlangers durchgeben und ihn bitten, die Bilder und Negative auszuhändigen. Er würde toben, aber er würde es akzeptieren. Und ich würde mit Amelia sprechen. Und übermorgen wäre ich wieder frei. Die Sache war in Gang gekommen, in dem Bewusstsein, dass nun die Zahnräder still und ruhig ineinandergreifen würden, wie in Jens Olsens Weltuhr in Kopenhagen, schlief ich ein. Der folgende Tag verlief erwartungsgemäß. Ich bekam tatsächlich ein Telefon und konnte meine Gespräche führen. Oskar schäumte, lenkte aber ein. Amelia war erstaunlich gefasst. Ich konnte rauchen, Zeitung lesen, Radio hören, Ein entspannter Tag, wenn man von den Umständen absah. In der Nacht schlief ich schlecht. Ich hatte einen quälend langen Albtraum, der abrupt endete. Der fette Wärter stand in der Tür. Er sah ganz wirr aus, wie eine Figur aus meinem Traum. Ich war schweißnass. Mein Herz klopfte. Und ich fühlte mich, als flösse elektrischer Strom durch mein Hirn, während ich versuchte, wach zu werden. Ich setzte mich auf. Allmählich wurde mir bewusst, wo ich war. »Entschuldigen Sie, wenn ich Sie erschreckt habe, Senor Lime. Darf ich Sie höflichst bitten, mir zu folgen?« Seine Höflichkeit machte mich misstrauisch. »Wie spät ist es?« »Kurz nach 7.« »Das heißt, ihr entlasst mich jetzt?« »Wenn Sie mir freundlicherweise einfach folgen würden, Senor Lime.« Ich stand auf, immer noch leicht benommen, und folgte ihm. Wir betraten ein großes Büro. Der Richter saß hinter einem Schreibtisch, vor ihm Gloria und Oscar. Sie sahen aus, als wären sie dem Tod begegnet. Gloria war verweint. Ihr Gesicht schien in großer Eile geschminkt worden zu sein. Oscar war wie versteinert, aber nervös. »Das wurde ja auch Zeit.« »Setz dich, Peter.« »Ist was mit Amelia?« »Jetzt setz dich hin, Peter.« Gloria kam auf mich zu, nahm mich an der Hand und drückte mich in ein Ledersofa, das an der Wand stand. Vor dem Schreibtisch des Untersuchungsrichters befanden sich zwei dazu passende Sessel. Auf dem Schreibtisch lag eine durchsichtige Plastiktüte mit meinen Sachen, Portemonnaie, Schlüssel, die Leica, das Handy, Feuerzeug, Zigaretten. »Was ist mit Amelia und Maria Luisa?« Ich weiß nicht, warum ich mir plötzlich so sicher war. Ich wusste es einfach. Gloria drückte mich fest an sich. Ihre Stimme zitterte. »Amelia und Maria Luisa sind nicht mehr, Peter. Sie sind tot, Peter. Sie sind in der Nacht verbrannt.« Die Plaza Santa Ana war abgesperrt. Wir wurden angehalten, aber als Oscar dem Beamten sagte, wer ich war, wurden wir durchgelassen. Er parkte seinen Mercedes 600 auf dem Bürgersteig und wir stiegen aus. Vier große Feuerwehrwagen hielten vor unserem Haus. Das Blaulicht wirkte in dem grau-weißen Morgenlicht wie das Blitzen eines Feuerwerks. Sie waren mit dem Nachlöschen beschäftigt. Die Luft war dick von Ruß und Rauch und einem unbestimmbaren Todesgestank. Um 1.30 Uhr hatte sich in meiner Wohnung eine Explosion ereignet. Sie war so heftig gewesen, dass die Scheiben hinausgedrückt worden waren. Der Explosion folgte ein gewaltiges Feuer, das sich im ganzen Haus ausbreitete. Es war fast völlig ausgebrannt. Das Dach war eingestürzt. Erst vor ein paar Stunden hatte die Feuerwehr den Brand so unter Kontrolle, dass sie sich überhaupt ins Haus wagen konnte. Bis zur Stunde waren 13 Leichen und 11 Verletzte geborgen worden. Die Leichen hatte man zum Rechtsmedizinischen Institut gebracht. Die Polizei ging nach einer vorläufigen Theorie davon aus, dass es sich um eine Gasexplosion durch ein undichtes Rohr in der Küche oder im Badezimmer unserer Wohnung handelte. Die Nachricht vom Tod meiner Frau und meiner Tochter hatte mir schlagartig das Bewusstsein geraubt. Als ich wieder zu mir kam, musste ich feststellen, dass ich mich außerdem übergeben hatte. Ich saß auf einem Ledersofa, ein Glas Wasser in der Hand, vor mir Oscar, Gloria und der Untersuchungsrichter. Sie umstanden mich wie ein Tableau aus Wachsfiguren. Der Richter erhob sich, sprach mir sein Beileid aus, reichte mir die Entlassungspapiere und mein Eigentum und machte sich aus dem Staub. Gloria hatte mir dann erklärt, wie es zur Katastrophe gekommen war, und ich hatte darauf bestanden, den Unglücksort mit eigenen Augen zu sehen. Ich ging auf das Haus zu, das einmal mein Zuhause gewesen war. Die Presse bemerkte mich. Die meisten kannten mich aus dem Madrider Presseclub. Ich ging ihnen entgegen, und sie rannten gleichzeitig auf mich zu. Sie drängelten und schubsten. Jeder wollte der Erste sein. Die Kameralinsen zeigten auf mich wie geladene Bazookas. Es war seltsam, auf der anderen Seite der Objektive zu sein. Gestank und Hitze schlugen mir entgegen. Mein Gesicht glühte, und ich wusste, dass die Fotografen ihre Bilder bekamen, als mir Tränen die Wangen hinunterliefen. Ich hatte nicht geweint, als Gloria berichtet hatte. Mein Inneres war trocken gewesen, leer und still. Aber hier kamen sie plötzlich, die Tränen der Trauer und der Verzweiflung. Oder lag es nur am Rauch, der meine Tränenkanäle reizte? Vielleicht fing ich an zu begreifen, dass mir Amelia und Maria Luisa unwiderruflich genommen waren. Ich hörte Stimmen um mich herum, Fragen und die Bitte um einen Kommentar. Ich konnte sie nicht voneinander unterscheiden, aber es waren idiotische Fragen. Wie es mir gehe, was ich empfände, was ich tun wolle, als könnten meine Gefühle mit Worten beschrieben werden. Ich drehte mich auf dem Absatz um und mit Oskar als Wellenbrecher drängten wir uns durch die johlende Horde zum Auto. Von der Fahrt zu meinen Lieben oder dem, was von ihnen übrig geblieben war, weiß ich nichts mehr. Nur, dass ich dann vor zwei verhüllten Körpern stand, in einem gefliesten Raum. Ein Arzt oder Polizist zog das Laken ein Stück herunter. Ihr Haar war von einer Art Badekappe bedeckt. Es war ja kein Haar mehr übrig. Amelia konnte ich nur vage erkennen. Ihr Gesicht war geschwärzt. Aber Maria Luisa war fast nicht verbrannt, so als wäre sie plötzlich durch die Zimmerdecke gefallen und von schützendem Schutt zugedeckt worden. Ihre Augen waren geschlossen. Sie war etwas rußig, aber es waren die fehlenden Wimpern, die mich zum Weinen brachten, einem lautlosen Weinen. Ich fühlte mich schuldig und beschämt. Sind das Ihre Frau und Ihre Tochter? Ein Mann in dem weißen Kittel war an mich herangetreten. Ja. Ich möchte mit Ihrer Erlaubnis gern eine Obduktion vornehmen. Warum? Ich habe darum gebeten, Senor Lime. Es war ein Mann mittleren Alters in einem gut sitzenden Anzug, der mich angesprochen hatte. Er stand in einer Ecke des Raums, ich hatte ihn nicht bemerkt. Rodriguez, Kriminalpolizei. Er zeigte seine Dienstmarke. Gloria trat einen Schritt vor, wie um mich zu beschützen, aber ich hob die Hand. Ich kann jetzt dazu noch nichts sagen. Das müssen Sie aber. Er trat einen Schritt vor, zog ein paar OP-Handschuhe über seine schlanken, eleganten Hände und drehte vorsichtig Amelias entstellten Kopf herum. Schauen Sie, Senor Lime. Er zeigte auf zwei Vertiefungen. Beinahe sanft folgte ihnen sein behandschuhter Zeigefinger. Sie zogen sich um den Hals bis zu den Ohren hin. Sehen Sie, ich verstehe nicht, und der Pathologe versteht auch nicht, warum Ihre Frau diese Quetschungen hat. Sie können nicht sagen, woher die kommen? Ich muss den Kopf geschüttelt haben, denn er fuhr fort. Sie sehen wie Würgemale aus, als wäre Ihre Frau erdrosselt worden. Und wir wollen gern wissen, ob das vor oder nach dem Brand geschah, verstehen Sie? Ob sie schon tot war, als der Brand ausbrach, oder ob sie sich die Male später zuzog, indem sie zum Beispiel in einem Kabel hängen blieb. Ob das hier ein Unfall ist oder 13-fache Tötung. Daher bitten wir Sie höflichst um Erlaubnis zu einer Obduktion. Die Zeit stand still. Ich drehte mich zu Gloria und Oskar um. Verkauf die Fotos. Die folgende Zeit war chaotisch und verwirrend. Um die praktischen Dinge kümmerten sich Gloria und Oskar mit gewohnter Effizienz. Um die Versicherung, die Entschädigungsforderungen gegen den spanischen Staat und den Verkauf der Fotos, die um die Welt gingen und uns ein Vermögen einbrachten. Ich wollte die Wohnung nicht wieder aufbauen lassen und verkaufte sie an die Versicherungsgesellschaft. Der Schadensersatz war groß, aber meine verbrannten Negative waren unbezahlbar. Die feuersicheren Archivschränke waren weder explosions- noch feuersicher gewesen. Gloria verklagte den Hersteller und die Versicherungsgesellschaft. In den ersten Tagen nach dem Unglück liefen die Medien amok. Zweierlei verstärkte den gewaltigen Mediensturm. Erstens die Fotos des Ministers und zweitens die offizielle Mitteilung, dass das Feuer als Tötungsdelikt angesehen wurde. Amelia war vor Ausbruch des Feuers erdrosselt worden. Maria Luisa war an Rauchvergiftung gestorben und nicht verbrannt. In der Wohnung waren Sprengstoffreste gefunden worden. Die Medien spekulierten wie wild, warum jemand meine Wohnung in die Luft hätte sprengen sollen. Vorsichtig wiesen sie auf den Minister hin. Natürlich stritt der alles ab, musste aber wegen der erotischen Fotos zurücktreten. Sie passten nicht zu einer Regierung, bei der die Werte der Familie im Mittelpunkt standen. Kriminalkommissar Rodriguez tappte im Dunkeln. Er spekulierte, ob es sich womöglich um ein ETA-Attentat handelte, das den Falschen getroffen hatte. Im Haus lebte nämlich eine Frau unter falschen Namen. Sie war Baskin und hatte vor 10 Jahren gegen die ETA ausgesagt. Sie war aus verschmähter Liebe zur Denunziantin geworden, Sie stand unter Zeugenschutz. Vielleicht haben Sie sie doch ausfindig gemacht, Senor Lime. Die Vergangenheit holt uns immer ein. Wir saßen in der Cerveceria Alemana und tranken Kaffee. Der alte Felipe wachte über mich, als wäre ich ein zerbrechliches Stück Porzellan. Das also ist Ihre Theorie? Das ist das Beste, was ich Ihnen bieten kann. Die Terroristen sind wieder sehr aktiv. Sie vergessen nie und am wenigsten vergessen sie Verräter. Der Sprengstoff ist der altbekannte Semtex aus der ehemaligen Tschechoslowakei. Es sind Unmengen davon im Umlauf. Wie konnten Sie sich denn so irren? Carmen Arese hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrer Gattin, Senor Lime. Carmen hatte mit ihrem Mann, einem Anwalt, in der Wohnung unter uns gewohnt. Carmen Areses Akzent war andalusisch. Sie hatte nicht den geringsten baskischen Tonfall. Ihre Eltern stammten aus Sevilla. Wir brachten ihr die Sprache ihrer Kindheit wieder bei. Das war ein Teil ihres Identitätswechsels. Wir haben ihr ein neues Leben gegeben. Nicht mal ihr Mann wusste etwas. Aber warum gleich das ganze Haus in die Luft sprengen? Sie haben zu viel genommen. Wir gehen davon aus, dass sie unerfahren waren. Heutzutage hat die ETA Schwierigkeiten, gute Leute zu rekrutieren. Wir sind der Meinung, dass ihre Familie Opfer einer Verwechslung geworden ist. Der Anschlag war nicht gegen sie gerichtet, sondern gegen ihre Nachbarin. Es tut mir leid. Rodriguez erhob sich, dankte für die Zusammenarbeit und kondolierte noch einmal. Ich blieb sitzen und bestellte noch einen Kaffee, während das Licht über dem Platz blau wurde. Ich blickte auf mein ehemaliges Zuhause in der Häuserfront gegenüber. Das Haus war abgerissen. An seiner Stelle stand ein grüner Bretterzaun. Ich saß allein am Fenster und wusste, dass Felipe dafür sorgen würde, dass ich hier in Ruhe sitzen bleiben durfte. In der ersten Woche nach der Katastrophe hatte ich bei Oskar und Gloria gewohnt. Nach der Beerdigung zog ich in die Villa meines Schwiegervaters. Wir waren immer höflich und freundlich zueinander gewesen, aber nie vertraulich. Die Trauer schien uns einander näher zu bringen, ohne dass wir darüber sprachen. Das war nicht Don Alfonsos Stil. 25 Jahre hatte er als Offizier der Guardia Civil und als Chef in einem von Francos zahlreichen Geheimdiensten, dem Caudillo, gedient. Er war 72, ein in sich zusammengesunkener kleiner Mann, der nun selber dem älteren Franco ähnelte. Wie so viele andere hatte er erst der Diktatur gedient, dann der Übergangsregierung und später der Demokratie. Waren seine Hände vom Blut der Folteropfer befleckt, zeigte er es nicht. Und es war nie untersucht worden. Es gab Dinge im Spanien der Versöhnung nach dem Tod des Diktators, die alle lieber unausgesprochen ließen. Die Villa Don Alfonsos lag in einem kleinen Dorf vor Madrid. Dort am Fuße der Berge verbrachte er seinen Lebensabend mit dem Züchten von Tomaten, von Orchideen und anderen Blumen. Mir hatte er ein Giebelzimmer zur Verfügung gestellt. Von dort hatte ich einen Blick auf die Hochebene, die irgendwo am Horizont unvermittelt von den grau-grünen Bergen abgelöst wurde. Ich saß stundenlang am Fenster und starrte hinaus und dachte an alles und nichts. Um hin und wieder einmal nach Madrid zu kommen, hatte ich mir ein Motorrad angeschafft, eine starke Honda 750, mit der ich mich unverantwortlich zwischen den im Stau steckenden Autos hindurchschlängelte. Als ich von einem meiner Madrider Ausflüge zurückkam, hantierte Don Alfonso wie gewöhnlich im Garten. Ich holte mir eine Cola und ein Glas kalten Rosé für ihn und setzte mich auf die Terrasse. Es war sehr warm und sehr still. Er setzte sich zu mir, nahm den Hut ab und wischte sich über die braune Stirn. Nachdem wir eine Weile geschwiegen hatten, erzählte ich ihm von meinem Gespräch mit Rodriguez. »Ja, Pedro, das klingt wahrscheinlich. Aber mein Leben hat mich gelehrt, dass die Nachrichtenarbeit wie ein Eisberg aussieht. Der größte Teil ist unter der Oberfläche verborgen.« »Du glaubst also nicht daran?« »Es klingt sehr logisch. Es sieht ganz nach der ETA aus. Man kann sich irren, aber das Ganze trägt das Merkmal der Rücksichtslosigkeit, die das innerste Wesen des Terrorismus ausmacht. Auch für dich und mich wäre es gut. Es würde unserer Seele etwas mehr Frieden geben, wenn wir eine Erklärung hätten.« »Ich habe daran gedacht, nach San Sebastian zu fahren.« »Das kann ich verstehen. Es ist vielleicht klug. Versuchen, etwas zu tun.« Ich habe ein paar alte Kontakte. Ich weiß, Pedro, aber die sind auch der Polizei bekannt. Heute sind sie legal. Trotzdem. Er wusste, wovon ich sprach. 1977, vor den ersten freien Wahlen seit 40 Jahren, hatte der spanische Staat alle Mitglieder der ETA, die den Waffen abschworen, amnestiert. Die meisten der alten ETA-Mitglieder hatten die Waffen abgegeben und lebten nun ein normales, legales Leben im Baskenland, das unter dem alten baskischen Namen Euskadi Selbstverwaltung erhalten hatte. Aber der Kampf gegen den spanischen Staat wurde von einer neuen Generation junger Basken fortgesetzt, und an Rücksichtslosigkeit übertrafen sie die alten Partisanen. Sie sind in erster Linie Basken. Sie haben die Waffen niedergelegt, aber sie reden weiterhin nur ungern mit der Polizei. Vielleicht reden sie mit mir. Vielleicht, Pedro. Ich hätte gern deine Hilfe. Du hast Möglichkeiten, dich umzuhören. Er nippte an seinem Rosé. Früher einmal habe ich an das Leben geglaubt. Ich habe geglaubt, dass es zu etwas Nutze wäre. Ich habe meinen Kinderglauben an Gott in den Schützengräben vor Madrid verloren. Ich habe den Glauben wiedergefunden, als Amelia geboren wurde. Ein Mensch kann nicht in einem Vakuum leben. Ein Mensch, der nicht beten kann, ist ein unglücklicher Mensch. Doch als uns Amelia und Maria Luisa genommen wurden, starb Gott zum zweiten Mal in meinem Leben. Diesmal glaube ich nicht, dass er wieder auferstehen wird. In dem gelblichen Licht der untergehenden Sonne sah ich, dass seine Augen glänzten. Ich hatte ihn nie weinen sehen. Ich legte meine Hand auf seine und drückte sie. Sie war trocken und kühl, trotz der abendlichen Hitze. Wir berührten uns sonst nie, und einen Moment lang dachte ich, er würde seine Hand zurückziehen. Aber er legte die andere Hand auf meine und umschloss sie. Ich werde dir helfen, Pedro. Nicht, weil ich glaube, dass es etwas nützt. Ich will nicht einmal Rache. Wozu? Glaube ich vielleicht an Gerechtigkeit? Nein. Aus zwei Gründen. Weil es den Schmerz lindern wird und weil ich es dir schulde. Ein später Dank, weil du meiner Tochter ihre glücklichsten Jahre gegeben hast und einem alten Mann das Glück einiger weniger Jahre im Glanz seines einzigen Enkelkindes. Ich nahm die alte Landstraße Richtung Norden. Ich folgte dem Verkehr rund um Madrid, und als ich die Vororte hinter mir gelassen hatte, drehte ich auf. Die Landstraße war mir lieber als die Autobahn. Ich kannte sie wie meine Westentasche. X-mal war ich sie gefahren. Als Pressefotograf auf dem Weg zu den großen baskischen Demonstrationen für die Selbstverwaltung Ende der 70er und später zusammen mit Amelia und Maria Luisa auf dem Weg in unser Sommerhaus bei San Sebastian. Ich hatte Angst, es wiederzusehen. Der Abend brach an, und zu meiner Linken versank die Sonne in einem rauschenden Rot, das von den Bergen herab über die Ebene kroch. In Madrid vergisst man, dass Spanien ein riesiges, leeres Land ist, wo sich der Horizont endlos hinzieht und in Bergen oder sonnenverbrannten Feldern endet. Kurz vor meinem Aufbruch war ich noch einmal in unserem Büro gewesen. Ich hatte mich von Oscar und Gloria verabschieden wollen. Beide fanden die Idee schlecht, ins Baskenland zu fahren. Beide waren der Meinung, ich sollte aufhören, den Privatdetektiv zu spielen. Aber sie verstanden, dass ich die Ungewissheit und die Untätigkeit nicht mehr ertragen konnte. Ich checkte meine E-Mails und die eingegangenen Anrufe. Darunter einer von Clara Hoffmann vom dänischen Geheimdienst aus Kopenhagen, indem sie mir ihr Beileid aussprach und mich nochmals um Unterstützung bat bei der Suche nach Informationen über die Frau auf dem Foto, das sie mir mitgebracht hatte. Fast wäre es danach zum Eklat mit Gloria gekommen. Ich erwähnte den Anruf, woraufhin Oscar meinte, das Foto aus den 70ern sei doch nun vernichtet, wie all die anderen. Ich erwiderte, das Bild könne sich sehr wohl in meinem Koffer befinden. Gloria explodierte. Sie wusste nichts von meinem Geheimarchiv. Ihre Klage gegen die Versicherungsgesellschaft beruhte auf der Annahme, dass mein gesamtes Fotoarchiv durch den Brand vernichtet worden sei. Schließlich lenkte Gloria ein, und wir verschoben die Klärung der rechtlichen Fragen auf die Zeit nach der Sommerpause. Die Sonne ging unter und ich fühlte die immer angenehmere Kühle des Windes in meinem Gesicht, während die Sonnenröte in ein tiefrotes Feuer überging, das mir das Gefühl gab, durch ein Meer von Blut zu fahren. Ich fuhr die Nacht hindurch und hielt nur zum Tanken. Ich fuhr nur. Ich wuchs mit der Honda zusammen. Ich war übermüdet und deshalb überwach, als ich etwa 20 Kilometer vor San Sebastian von der Straße abbog und das Motorrad die Kurven der sanften Berge bis in die Höhen von Amelias und meinem Refugium hinaufzog. Das Haus lag im Frühnebel, als wäre nichts geschehen. In der Ferne wölbten sich die Berge massiv wie Elefantenrücken im zarten Morgenlicht. Es war ein altes Haus aus Feldsteinen, das einst einem baskischen Schafhirten gehört hatte. Ich hatte es Anfang der 80er Jahre in einem Anfall von Leidenschaft gekauft. Amelia hatte sich gleich beim ersten Anblick darin verliebt. Ich war todmüde, als ich die letzten paar hundert Meter zum Haus hinauffuhr. Das Nachbarhaus lag noch einige Kilometer weiter oben, wo Arrege wohnte, ein baskischer Schafhirte. Schafe und die baskische Unabhängigkeit waren 60 Jahre lang sein Leben gewesen, und für beides würde er in den Tod gehen. Schafe und Nationalismus waren für ihn eins. Jeden Monat schickte ich ihm einen Umschlag mit Geld, damit er ein Auge auf das Haus hatte. Er hätte es auch umsonst getan, aber ich habe es ihm durch die Behauptung schmackhaft gemacht, ich könnte es absetzen und damit die Zentralmacht um ein paar Steuergroschen behumsen. Sein ältester Sohn wurde 1972 unter General Franco von der Staatsmacht garrottiert. Sein zweiter Sohn, Thomas, der mein Freund geworden war, hatte 3 Jahre lang in der Todeszelle gesessen, bis 1977 die Amnestie kam. Arrege war der Meinung, gute baskische Söhne herangezogen zu haben, die ihm Ehre gemacht hatten. Der Schlüssel war wie immer unter dem Krug an der Hintertür verborgen. Ich schloss auf. Das Haus war noch warm von der Tageshitze. Es war ganz still, aber ich spürte Amelias und Maria Luisas Duft. Auf dem Küchentisch lag Strickzeug, als ob Amelia nur schnell nach oben gegangen wäre. In der Ecke stand Maria Luisas Puppenhaus und auf dem Tisch am Kamin lag ein Stapel Kinderbücher. Am Kühlschrank hafteten mit kleinen Magneten Postkarten, Merkzettelchen, eine von Maria Luisas Zeichnungen und ein Foto ihrer besten Freundin in Madrid. Die Magneten hatten Gesichter wie Tiere in Märchenbüchern. Wir hatten sie letzten Sommer an einem Kiosk in San Sebastian gekauft. Ich ging wieder hinaus, nahm einen Schlafsack vom Motorrad, rollte ihn auf der Holzveranda aus, die wir um das ganze Haus herum gebaut hatten, und schlief auf der Stelle ein. Als ich erwachte, hockte Arrege vor mir. Neben ihm saß einer seiner großen, wuscheligen Hirtenhunde. Arrege hatte ein breites, fast viereckiges Gesicht, das von kleinen, feinen Falten durchfurcht war. Die Haut war lederbraun, das Haar weiß, dicht und kurz geschnitten. Hola, Pedro. Buenos dias, Arrege. Ich setzte mich auf. Es gibt keine Gespenster im Haus. Kann sein. Die Toten tun niemandem etwas zuleide. Ich habe eine Nacht im Haus gewacht. Ihre Seelen, Gott sei Dank, haben Frieden gefunden. Kann sein. Trinken wir einen Kaffee. Er ging ins Haus und holte Kaffee mit Zucker und warmer Milch in 2 großen Bechern, dazu Brot und seinen eigenen Schafskäse. Wir aßen, während er ein wenig über seine Tiere und das Wetter redete. Bauernschnack, der meine zerfransten Nerven beruhigte. Schließlich verabschiedete Arrege sich, nahm seinen Rucksack, pfiff nach dem Hund und war weg. Ich blieb sitzen und sah sie zu kleinen Pünktchen werden, als sie den grünen Berghang hinaufstiegen, der schließlich in dem großen Massiv der Pyrenäen enden würde. Später errichtete ich einen Scheiterhaufen im Garten und verbrannte alles, was mich an Amelia und Maria Luisa erinnerte. Ihre Kleider, die Fotos von ihnen, das Strickzeug, die Spielsachen, das Bild der Freundin. Ich konnte weder ihren Duft noch meine Erinnerungen an sie verbrennen, aber ich ertrug den Gedanken nicht, in einem Haus zu schlafen, in dem es noch konkrete Erinnerungsstücke gab. Ich fuhr nach San Sebastian, um mich mit Thomas zu treffen. Der Tag war warm und die Promenade und der Strand waren voller Menschen. Thomas war noch nicht da, so dass ich mich an die Bar stellte, Tapas aß und eine Cola trank. Ich stand in einer Ecke nahe der offenen Tür und konnte Thomas sehen, ehe er mich bemerkte. Er war nur wenig jünger als ich, aber die Jahre hatten es gut mit ihm gemeint. Er hatte immer gesagt, im Gefängnis zu sitzen sei gesund, eine Menge Bewegung, fettarme Kost und null Alkohol. Er hatte das breite Gesicht seines Vaters, aber sein Körper war schlank und seine Hände waren feingliedrig. Ich hatte ihn 1972 kennengelernt, ein paar Jahre bevor er festgenommen und später wegen terroristischer Betätigung zum Tode verurteilt worden war. Ich besuchte ihn mehrmals im Gefängnis und half ihm, als er mit den anderen politischen Gefangenen amnestiert wurde. Seither waren wir Freunde. Als er mich bemerkte, hellte sich sein Gesicht auf. Er lächelte und wir umarmten uns, ehe wir nach hinten gingen, um ein spätes Mittagsmahl einzunehmen. Wir sprachen über Gott und die Welt und vermieden lange das eigentliche Thema. Das war am Telefon schon längst bis ins Letzte besprochen worden. Ich wusste, obwohl er nicht mehr aktiv war, hatte er weiterhin seine Verbindungen und Quellen. Er war als inoffizieller Vermittler zwischen der alten sozialistischen Regierung und der ETA im Gespräch gewesen. Er hatte die ersten Kontakte geknüpft. Für einen Waffenstillstand sollten im Gegenzug zunächst die in Andalusien oder anderen weit entfernten Orten einsitzenden ETA-Gefangenen ins Baskenland überführt werden. Dann sollte ein Frieden mit teilweiser Amnestie ausgearbeitet werden. Die neue bürgerliche Regierung aber wollte unter keinen Umständen mit den Terroristen verhandeln. Die Gewalt war wieder aufgeflammt, die ewige Spirale der Gewalt. Erst beim Café kam ich auf den Anlass unseres Treffens zu sprechen. Thomas, waren Sie es? War es ein Irrtum? Er fingerte an der Stoffserviette. Ich rauchte. Sie waren es nicht, Pedro. Sie hätten es zwar sein können, aber Sie waren es nicht. Sie wussten nicht, dass die Verräterin in dem Haus wohnte. Wer dann? Ich weiß es nicht. Es gibt keinen Sinn. Warum haben Sie dann nicht jede Verantwortung abgelehnt? Er sah weg und nippte an seinem Kaffee. Dann sagte er leise, aber mit Zorn in der Stimme: Das Wesen des Terrors ist die Verbreitung von Angst. Sie kriegen ein angstförderndes Element umsonst. Warum sollten Sie es nicht annehmen? Sie haben einer Verräterin den Garaus gemacht. Jetzt werden andere zögern, denn Sie haben ja bewiesen, dass der Arm der Rache lang ist. In der Franco-Ära waren wir auf Militärs aus. Den unterdrückenden Polizeiapparat, die höchsten Mitglieder der Verwaltung. Wir waren Soldaten in einem schmutzigen Krieg, aber wir waren Soldaten, nicht Mörder an unschuldigen Zivilisten. Es war das erste Mal, dass er sich von seinen Erben moralisch distanzierte. Die ETA hatte 1968 angefangen, Gewalt anzuwenden, den sogenannten bewaffneten Kampf, als Thomas erst 17, 18 Jahre alt war. Wie Cowboys auf der Flucht über den Rio Grande suchten sie nach ihren Aktionen Zuflucht im benachbarten Frankreich, das sie wie andere europäische Länder als Freiheitskämpfer betrachtete, die für eine gerechte Sache fochten, die faschistische Franco-Diktatur zu stürzen. Ich muss einen Sinn darin sehen. Ich muss es verstehen. Das sehe ich ein. Aber vielleicht steckt der Staat dahinter. Vielleicht war es ein Versuch, die Fotos des Ministers zu zerstören. Vielleicht war es ein simpler Racheakt, das haben sie in dem schmutzigen Krieg ja auch gemacht, und das war eine sozialistische Regierung. Hast du mal daran gedacht, dass es für die Spanier auch opportun sein könnte, zu sagen, es sei die ETA gewesen? Unter der sozialdemokratischen Regierung hatte der Staat Todespatrouillen ins französische und spanische Baskenland geschickt, um angebliche ETA-Mitglieder zu liquidieren, sie ohne Gerichtsurteil brutal hinzurichten. Gewalt erzeugt Gewalt. Natürlich kommt der spanischen Regierung dieser Anschlag gelegen. Das sehe ich auch. Aber ich möchte sicher sein, dass sie nicht recht hat. Das kannst du. Ich gebe dir mein Ehrenwort. Die ETA war es nicht. Danke, Thomas. Vor dem Lokal verabschiedeten wir uns mit festem Händedruck. Dann verschwand er an einem vergitterten Fotogeschäft um die Ecke der Siesta-leeren Straße. Das Haus lag still in der Dunkelheit. Ich zog den Schlüssel, schloss auf und trat ein. Er musste sich in die Nische gleich neben der Tür gestellt haben, als er das Motorrad gehört hatte, denn er traf mich mit dem Totschläger genau im Nacken. Ein weißes Licht explodierte in tausend Pünktchen. Als ich wieder zu mir kam, saß ich auf einem Küchenstuhl. Die Hände waren mir fest auf den Rücken gebunden. Mir tat der Nacken weh, aber es war erträglich. Der Täter kannte die Wirkung seines Totschlägers. Er hatte weder zu stark noch zu schwach zugeschlagen, gerade kräftig genug, um mich außer Gefecht zu setzen. Das waren Profis. Die drei Männer waren Ende 30. Noch mehr erschreckte mich, dass sie nicht maskiert waren. Zwei von ihnen waren von mittlerer Größe und wie kleine, kompakte Rugby-Spieler gebaut. Der eine hatte einen Oberlippenbart, der andere war blond und trug einen Bürstenhaarschnitt. Der dritte war etwas stattlicher. Er hatte den Totschläger in der Hand, eine kleine, dicke Gummiwurst, die er beinahe zärtlich gegen seine Handfläche schlug. Er überraschte mich damit, dass er Englisch mit deutlich irischem Akzent sprach. »Well, mate. Willkommen wieder unter den Lebenden. Jetzt werden wir mal eine nette kleine Unterhaltung führen. Du musst entschuldigen, dass ich mich nicht erst vorgestellt habe, aber wir haben von deinen japanischen Fähigkeiten gehört.« Also haben wir uns gedacht, es wäre vielleicht besser, dich erstmal hübsch hinzusetzen. Man sollte bequem sitzen, wenn man eine kleine freundschaftliche Unterhaltung hat, nicht? Drei Clowns in meinem Haus. Sie reagierten schnell. Der Oberlippenbart kam drei Schritte auf mich zu und riss mir an meinem Zopf knallend den Kopf nach hinten, während mir die Bürste zwei kurze, präzise Jabs in die Leber schlug. Dreistigkeiten in der Nacht sollten wir besser lassen. Was macht die IAA in Euskadi? Wir haben viel gemein mit unseren baskischen Genossen. Sie sind gute Nationalisten und Marxisten. Sie sind wie wir unterdrückt von einer verfluchten Majestät, die sie nicht anerkennen. Sie verfechten wie wir eine gerechte Sache in einer ungerechten Welt. Es hatte immer eine Kooperation zwischen der IAA und der ETA gegeben. Ich wusste, dass sie wegen Waffenlieferungen des tschechoslowakischen Semtex zusammengearbeitet hatten. Aber ich kriegte die Sache nicht auf die Reihe. Ich konnte nicht sehen, was sie hier bezweckten. Sie wollten mich ausquetschen. Wozu? Und dann? Sie trugen keine Masken. Gingen sie davon aus, dass ich danach einfach zu tot wäre, um noch eine Beschreibung von ihnen geben zu können? Ich weiß nicht, was ihr wollt. Mr. Lime, Sie müssen entschuldigen, das habe ich ja ganz vergessen. Wir wollen gern wissen, wo Sie einen Koffer versteckt haben, in dem sich ein oder zwei Bilder befinden, die wir ganz gern für unser eigenes Fotoalbum hätten. Fuck off! Ich spannte den Körper. Trotzdem tat es rasend weh, als mir die Bürste erst auf den Kiefer hackte und mir dann hart und präzise in die Seite schlug. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, schmeckte ich Blut in meinem Mund. Meine Lenden und mein Bauch schmerzten, und es kam mir vor, als hätten sie mir eine Rippe verbogen. Das eine Ohr war geschwollen, eine Lippe und eine Augenbraue gespalten. Lichtpunkte tanzten vor meinen Augen, und ich litt an der charakteristischen Übelkeit einer leichten Gehirnerschütterung. Der Totschläger saß jetzt am Küchentisch. Sie hatten mich mit dem Stuhl an den Tischrand geschleppt. Meine Arme waren frei, aber fast taub. Sie kribbelten. Dafür waren jetzt meine Knöchel an den Stuhl gefesselt. Aber mein Blick blieb vor allem an der Flasche Whisky und den beiden Wassergläsern hängen, die vor dem Totschläger standen. Er schenkte sich 4-5 Zentiliter ein und füllte das andere Glas bis zum Rand. Das goldbraune Getränk bewegte sich fast sinnlich im Licht. »Wollen wir nicht Freunde sein, Mr. Lime? Trinken wir ein Glas zusammen?« »Nein.« »Doch, Mr. Lime. Freunde sollten ein Glas zusammen trinken.« »Ich trinke nicht.« In Irland ist es sehr unhöflich, den Becher eines Freundes abzulehnen. Ich trinke nicht! Ich fegte das gefüllte Glas vom Tisch. Ich wartete auf den Schlag, aber er kam nicht. Stattdessen schüttelte er nur seinen Kopf. Er stand auf, holte ein neues Glas und füllte es zur Hälfte. Die Bürste packte meine Arme und bog sie nach hinten. Der andere zog mir den Kopf zurück und umklammerte meine Nase, während sich der Totschläger gemächlich wie in Zeitlupe mit dem Glas in der Hand erhob. Er kam näher. Das Glas wuchs vor meinen Augen, mein Mund schnappte nach Luft. Schließlich beherrschte das Glas mit der golden, verlockenden Flüssigkeit mein ganzes Blickfeld. Es war guter, irischer Malt. Er flößte mir einen Schluck ein. Es schmeckte wie Feuer, und ich war kurz davor, mich zu übergeben, aber er wartete geduldig, bis ich wieder Luft bekam, dann schnitt sich der Rand des Glases wieder brennend in meine zerschlagenen Lippen. Die Wirkung merkte ich auf der Stelle. Jede Zelle meines Körpers schien zugleich zu jubeln und zu weinen. Sie öffneten sich wie Blumen nach dem Regen und sogen den Alkohol in sich auf. Ein weißes, schönes Licht entstand in meinem Hirn, und die körperlichen Schmerzen wurden augenblicklich gelindert. Seit fast 8 Jahren hatte ich keinen Alkohol mehr getrunken. Vorher, da hatte ich 20 Jahre lang maßlos getrunken. Meistens konnte ich es steuern, aber es gab viele Tage in meinem Leben ohne jede Erinnerung. Anfangs hatte Amelia es toleriert, aber als Maria Luisa geboren wurde, stellte sie mich vor die Wahl. Sie beide oder die Flasche. Es war einer der schwierigsten Entschlüsse meines Lebens. Aber die Wahl fiel mir leicht, wenn ich Amelia und Maria Luisa anschaute. Er stellte das leere Glas vor mich hin und schenkte aufs Neue ein. Er nickte. Und sie ließen meine Arme und meine Nase los. Trinken wir zusammen, Mr. Lime. Wie richtige Männer. Ich fegte das Glas auf den Boden und es zersplitterte mit lautem Klirren. Aber der Schmerz wurde dadurch nur aufgeschoben. Er holte ein neues Glas, füllte es wieder. Ich fegte es zu Boden und die Prozedur wiederholte sich wieder und wieder. Schon nach der 3. Runde merkte ich, dass ich freiwillig zu schlucken anfing. Das ersehnte bekannte Gefühl von wohliger Schläfrigkeit und Entspannung fand sich ein. Es war wie ein wärmender Handschuh, der sich an einem kalten Wintertag um Körper und Seele legte. Irgendwann fragte ich, »Warum habt ihr so ein Interesse an einem Koffer? Also nichts als Erinnerungen drin, nichts als meine eigenen lausigen Erinnerungen aus einem verfuschten Leben.« »Die Titten reicher Frauen interessieren uns nicht, Leim. Uns interessiert der ganze Koffer. Wir möchten gern selber aussuchen, wie in einem Fotoladen. Also, wo ist er?« Die Frage wiederholte er immer wieder. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich es ihm erzählte. Ich erinnere mich jedoch, dass ich quatschte und soff und plötzlich ein ungeheurer Krach ertönte. Ein riesiger Stein flog durch die Glastür zum Garten herein, die Tür knallte gegen die Wand und 2 graubraune Schatten mit gefletschten Zähnen sprangen herein und in ihren an den Hals. Mein Stuhl stürzte um. Ich fiel in die Whiskylachen und Glassplitter. Aus schiefem Winkel sah ich, wie Arräge seinen Hunden folgte, seinen schweren Hirtenstab schwang und ihn auf den Schädel der Bürste sausen ließ, die im Begriff war, eine Pistole aus dem Schulterhalfter zu ziehen. Da war ein Knurren und Schreien und englisch-baskisches Fluchen, und dann verlosch ich wie eine Kerze. Der Augenblick der Wahrheit. Kriminalroman in 5 Folgen von Leif Davidsen. Aus dem Dänischen von Peter Urban Halle. 2. Teil: In den Fängen der Gewalt. Es sprachen Erzähler und Peter Leim, Dietmar Müß. Oskar: Dietrich Matausch. Richter: Hans-Peter Hallwachs. Wärter: Karl-Heinz Koinski. Gloria: Monika Hansen. Calvo Carrillo: Robert Galinowski. Pathologe: Michael Schweighöfer. Rodriguez: Christian Berkel. Don Alfonso: Peter Fitz. Arege: Horst Hiemer. Thomas: Dieter Laser. IRA-Schläger: Alexander Razum. Sprecher: Markus Hoffmann. Ton: Iris König und Kaspar Wollheim. Regieassistenz: Anuschka Trocker. Texteinrichtung und Regie: Christoph Dietrich. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg 2003. Dramaturgie: Lutz Volke.